Wotan und die Runen. Und Wotan sagt: Ich weiß, dass ich gehangen 9 Nächte am Baume, erfroren durch den Nordwind, verwundet durch den Speer, im Opfer Wotans, in mir selbst, im Selbstsein, im prächtigen Baum, von dem die Menschen nichts wissen, nicht einmal aus welcher Wurzel er spross. Man bot mir keine Nahrung, noch Honigwasser im Horn, um mich zu trösten. Nach unten wachte mein Auge, klagend schleuderte ich die Runen, dann fiel ich zur Erde. 9 Gesänge lernte ich vom Krieger-Avatar, der Krieger der Bestler, der Sohn Böldhorns. Vom edelsten Getränk nahm ich einen Schluck. Und zu blühen begann ich, aber auch zu reifen, weise wurde ich, das Wort geleitete mich, von Wort zu Wort, das Werk, von Werk zu Werk. Dieses Lied der Edda beschreibt uns die Kreuzigung Wotans am Baume Yggdrasil, des Schreckens, sein Opfer, während 9 Nächten daran hängend, ohne einen stärkenden Trank, verwundet an der Seite durch einen Speer. Nicht einmal sein Rabe hat ihm Honigwasser gebracht, bis Wotan die Runen entdeckte und sich durch sie befreien konnte. So hat der Held, nachdem er sich des Geheimnisses bemächtigt, die große Macht wiedererlangt, mehr als ein Gott getan, und wird seinen Kriegern durch die Geschichte, die Wissenschaft der großen Befreiung und der Wiederkehr, die Rune der Swastika Levogira, die der Wiederkehr nach Hyperborea, übergeben. Es ist erstaunlich entdecken zu können, dass in der Kreuzigung Wotans am hyperboreischen Baume bereits der polare esoterische Christianismus enthüllt wird. Man kann sich nicht täuschen, denn sogar die Verwundung durch den Speer ist vorhanden. Das wird in esoterischer Hinsicht durch das Mysterium des Gral im Mittelalter zusammengefasst worden sein und im Geheimen von der SS anerkannt sein. Laut Professor Hermann Wirth sind die Edda und die Runen 16.000 Jahre alt. Aber die Ereignisse, auf die wir uns hier beziehen, haben kein Alter. Sie ordnen sich in die Vormaterialisierung der Erde ein, vor dem ersten Eiszeitalter in jenem zweiten Hyperborea des Pols, jenseits des Boreaswindes, als der Mensch gerade anfing, sich in der Materie zu gestalten, als er Paradesha verlor und das Satya-Yuga verfiel. Dort hat Wotan sich geopfert, sich nach 4 materiellen Reichen hinkreuzigend, um die Runenzeichen zu entdecken, als das einzige Licht, das den Helden, ihren Kriegern im Abstieg in der Involution leuchten wird, ihnen auf dem Weg der Wiederkehr helfend, den man auch den Weg des Iring nennt, der Ausgang durch Venus. Die Runen sind uralte Zeichen, Mudras und Mantras. Ihr Ursprung ist unbekannt. Von ihnen ist das Alphabet der Philister, ein hyperboreisch-nordischer Stamm, abgeleitet, von welchem wiederum die phönizische Schrift herstammt. Jedoch stehen die Runen jenseits der geschriebenen Schrift. Sie entsprechen der unhörbaren orphischen Kabbala, der magischen und kosmischen Zeichen. Nach Spanut stammten die Phönizier auch von den Hyperboreern ab und waren in historischen Zeiten bereits vermischt. Aber wie bei allem, das die nordischen Themen betrifft, versucht die geschichtliche Verschwörung, die Runen als ein norditalienisches Alphabet darzustellen, ohne besondere Bedeutung, die im 2. oder 3. Jahrhundert des christlichen Zeitalters erfunden worden sind. Das Buch der französischen Akademiker Lucien Mousset und Fernand Mousset, Introduction de la Runologie, die Einführung in die Runenkunde, Paris, Aubier-Monterne, 1965, will uns einreden, dass die Runen ein gescheiterter Versuch primitiver Menschen sei, die sich damit ein unausgebildetes Alphabet schaffen wollten. Ohne uns aus dem Bereich der rationalen Begründung dieser Forscher zu entfernen, ist doch die Tatsache, dass schon vor dem 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung die gnostischen Goldschmiede in Alexandrien magische Gemmen schnitzten, Abraxitas, und damit genau die Runen wiedergaben, der beste Gegenbeweis für die Behauptung dieser professionellen, der antinordischen, geschichtlichen und weltlichen Verschwörung. Denn wenn der Gnostizismus im 3. Jahrhundert schon den magischen Wert der Runen erkannt hatte, zeigt er dadurch die frühe Entwicklung dieses Alphabetes an. Die nordische Mythologie sagt uns, dass es Wotan war, der sich am Baume des Schreckens während 9 aufeinanderfolgender Nächte kreuzigte, die Befreiung erst dann erlangte, als er die Runen entdeckt hatte. Die esoterische Auslegung ist folgende: Nur die Runenchakras ermöglichen es, dass der Baum der psychischen Wirbelsäule die Auferstehung des inneren Menschen erlaubt, des Primus Homo Coelestis, des Astralkörpers. Und so übergibt Wotan seinen Erwählten des nordisch-polaren Ordens die arische Runen-Yoga, die es ihnen ermöglichen wird, sich in Götter zu verwandeln. Ihrer Form wegen stellen die Runen auch ein einzigartiges Alphabet unter allen Bekannten dar, einschließlich derjenigen der Griechen, Hebräer und sogar des Sanskrit in Zeiten vor dem christlichen Zeitalter. Spätere Alphabete ähnelten ihnen überhaupt nicht, weder die magischen arabischen noch die henochsche Sprache des englischen Astrologen, Mathematikers und Alchemisten des 16. Jahrhunderts, Dr. John Dee, der später dazu überging, den mächtigen englischen Geheimorden Golden Dawn anzunehmen, eine Zweigstelle des deutschen Thule-Ordens. Alle diese Alphabete sind aus runden, gewellten, kreis- oder spiralförmigen Linien gebildet. Nur die Runen sind aus geraden, parallelen, senkrechten und winkligen Linien geformt. Das immer interessierende Argument, das einige Anthropologen, Philologen oder rationale Archäologen anführen, dass der Schnitt der Runen mit einem Stechinstrument, niemals aus Eisen, das war verboten, auf Holz oder Stein ausgeführt, durch die winkligen Profile erleichtert werde, ist zweifellos sehr vereinfachend. Warum aber nicht der Kreis?